gesamte bürgerliche Recht. Die vom Bürgertum vertretene Ethik beruht auf dem ökonomischen Schutz der Familie. Sie werden doch zugeben müssen, dass viele Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuchs im Widerspruch stehen zur Familie, wie sie heute sich entwickelt hat. Warum erschwert man denn die Ehescheidung? Warum gibt man der Familie nicht das Recht, die Zahl ihrer Kinder zu bestimmen? Warum ist die uneheliche Mutter immer noch verachtet? Warum hat das uneheliche Kind nicht die gleichen Rechte wie das eheliche? Diese Probleme müssen öffentliche Behandlung finden, da haben Sie ganz recht. Nur darf es nicht in der überhitzten Form des heutigen Parlamentarismus geschehen. Überhitzt, Strohfeuer. Wenn sich eine Diva oder ein Schauspielstar 6 bis 8 Mal scheiden lassen und dies noch reklamemäßig verkünden, dann ist das nur eine Vermögensfrage, die herausfordert und die sich das Volk in seiner Gesamtheit nie leisten kann und will. Auch der Abtreibungsparagraphen besteht ja nur für die besitzlosen Volksschichten, während die Besitzenden durch reichliche Barzahlung, auch diesen Paragraphen im Hinterhalt leicht zur Strecke bringen. Darüber kann sich nicht nur der Staat, darüber sind sich die Gerichte und die Ärzteschaften, das gesamte Volk einig. Aber das Gesetz in seiner bestehenden Form eröffnet diese Hintertreppe der Moral. Und gegen die Vermuckerung unseres öffentlichen und privaten Lebens muss vor allen Dingen vorgegangen werden. Erstaunlich, Herr Mühr, solche Ansichten von Ihnen zu hören. Aber wenn Sie den Mut besitzen, die Dinge in ihrer Nacktheit zu sehen, dann müssen Sie auch einen Schritt weiter gehen. Welchen? Sie würden nämlich dann erkennen, dass die bürgerliche Gesellschaft auf allen Gebieten die Umgehung von Gesetzesparagraphen durch die Besitzenden zulässt. Sie ist ja gar nicht fähig, diese Probleme zu lösen. Sehen Sie, wer sitzt wegen des Paragraphen 218 in Gefängnissen und Zuchthäusern? 99% Arbeiterfrauen, 1% Besitzende. Warum? Weil der Staat ein Interesse daran hat, möglichst viele Hände großzuziehen. Auf diesem Kulturgebiet geben Sie also zu, dass die bürgerliche Gesellschaft versagt. Aber sehen Sie doch jedes andere Gebiet an. Sie werden immer das Gleiche finden. Der Bürger leidet an seinem Erbgut. Der Bürger übernimmt dieses Erbgut gedankenlos. Der Bürger ist satt geworden. Der Bürger wagt nicht mehr die Gefahr aufzusuchen. Er fordert Opfer, aber selten opfert er selber. Er zieht sich in seine Behausung zurück und lässt das Schicksal an sich vorüberziehen mit Pauken und Trompeten. Herr Mühr, mir scheint, wir haben die Rollen vertauscht. Sie sagen in ausgezeichneter Form, was ich sagen könnte. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich doch nur, dass die Welt des Bürgertums ihrem Ende zugeht. Als der Adel in seiner Blüteepoche war, hatte er das Lebensrisiko. Später hatte er die Pfründe. Als der Bürger zu Beginn seines Aufstieges um demokratische Rechte kämpfte, wartete seiner Gefängnis oder die Kugel. Heute Dividende. Und er benutzt die demokratischen Rechte, um die große Masse des werktätigen Volkes von materiellen und geistigen Gütern auszuschließen. Betrachten Sie die Schule. Der Besitz bestimmt heute, wer sich geistig entfalten darf oder nicht. Keineswegs, die Begabung. Herr Toller, ich muss widersprechen. Zunächst möchte ich mich dagegen wehren, dass das Bürgertum nicht als ständische Einheit genommen wird. Es besteht selbstverständlich ebenso aus Arbeitern wie aus Angestellten und Beamten. Wenn heute zum Beispiel der Obersekretär von seinem 300-Mark-Gehalt sich das monatliche Schulgeld für seinen Sohn abspart, dann ist das ein pädagogisches und kulturelles Bekenntnis, das dem Staat und damit der Gesamtheit zugutekommt. Der marxistische Arbeiter könnte sich dieselben Mittel ersparen, wenn er dazu die Veranlagung, nicht nur den Selbsterhaltungstrieb, Herr Dollar, sondern den Entwicklungstrieb hätte. Sagen Sie das mal den 2 Millionen Arbeitslosen oder einem Arbeiter draußen am Wedding. Beim Bürgertum ist es eben ein unausgesprochenes Gesetz, dass nach Möglichkeit der Begabung das Sohn etwas Besseres werden soll als der Vater. Das ist eine der bürgerlichen Tugenden, die ich aus der Erschütterung und Krise hinüberretten möchte. Sehen Sie sich heute den inflationsgeschädigten Mittelstand an. Sehen Sie den Handwerker und Gewerbetreibenden in wirtschaftlich bedrängter Form. Und sehen Sie sich einen Teil der neuen Jugend an, die unter der wirtschaftlichen Depression der Familie zu leiden hat und sich trotzdem die Wege zur Erziehung und Bildung in Volkshochschulen zu suchen versteht. Dass Ihre Kreise ähnliche Wege gehen, Herr Dollar, wissen Sie selbst aus den Gewerkschaftsschulen und Arbeiterlehrgängen. Mir scheint, Herr Mühr, Sie gehen am Kern des Problems vorbei. Wieso? Wir haben heute Schulen für Besitzende und Besitzlose. Die Gesellschaft aber hat die Aufgabe, allen Schulkindern, ohne Unterschied, die gleichen geistigen Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Wenn der kleine Beamte, der Kleinbürger, der Angestellte sich nicht zum Werktätchen Volke zählt, so irrt er ewig. Von wo kommt denn der Nachwuchs der sogenannten geistigen Berufe in seiner Majorität? Von wo kommt er? Schauen Sie sich einmal die Universitätsstatistiken an. Trotz aller Durchbrechungen im Einzelnen gilt immer noch der unausgesprochene Satz, wer Knecht ist, soll Knecht bleiben. Alles, was sich vom Volke her heute auf eigenen Wegen geistig entfaltet, geschieht gegen und trotz der bürgerlichen Kultur. Betrachten Sie die Jugendbünde, in denen die Rebellion gegen eine erstarrte Zeit am leidenschaftlichsten lebt. Sie vergessen, Herr Toller, dass der Haupttrupp der politischen und geistigen Führer Deutschland immer aus kümmerlichen Familienverhältnissen stammte. Es geht eben nicht nur um die wirtschaftliche Herkunft, um die Beziehung und um den verwandtschaftlichen Cliquenbetrieb, sondern um den Durchbruch einer Begabung. Denken Sie an Schubach, Büchner, Lilienkohl, denken Sie an Fontane, Rabe, Rossiger, denken Sie heute an den Kleistpreisträger Paul Gurk, an Heinecke, denken Sie an Hitler, Goebbels, Strasser, ihre werten Gegner. Sie entstammen alle kleinen und kleinsten Familien und haben sich aus eigenem Drang gegen die Willkür des Kapitalismus entwickelt. Ihre Forderung über das Allgemeinwissen des Volkes ist seit Jahrzehnten erfüllt. Sie lesen es auch heute zum Beispiel auf dem Programm der Nationalsozialisten, dass selbstverständlich jedem befähigten Deutschen die Schulen der Wissenschaft und Kunst zur Verfügung stehen. Nur, das muss ich Ihnen allerdings zugestehen, leidet der gesamte Schul- und Wissenschaftsbetrieb an der bürokratischen und überalterten Leitung. Die Wissenschaft, die Universitäten sind Klöster geworden, in denen man fern der Zeit und ihren Forderungen nur der reinen Wissenschaft ohne Praxis und ohne Lebenssinn arbeitet. Ich möchte hierbei den Leipziger Professor Krüger weisen, der geradezu von einer Verkalkung der Wissenschaft und des Gelehrtentums spricht. Herr Mühr, Sie nannten, glaube ich, Schubach. Ja. Wo endete er? Auf der Festung Hohenasperg. Sie nannten Büchner. Wo endete er? Im Exil. Und als man ihn vor 2 Jahren in Darmstadt spielte, erhoben die Bürger dagegen Protest. Erinnern Sie sich an Büchners hessischen Landboten? Wie beginnt er? Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Nur der Mann des Volkes wurde in der Monarchie aufgenommen und konnte steigen, der zum staatstreuen Bürger, zum Verräter seiner eigenen Klasse wurde. Und wer in der bürgerlichen Republik... Sozialistischen Republik. Aber Herr Mühr, Sie glauben doch selbst nicht daran, dass wir eine sozialistische Republik haben. Eine Diktatur von links. Aber Herr Mühr, wer in der bürgerlichen Republik das Fundament bekämpft, wer die sozialistische Republik ernsthaft und unbedingt will, wird von der herrschenden öffentlichen Meinung ebenso geächtet wie früher.